Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Und heute mit der Hörspielfassung eines Theaterstücks, das am 12. Oktober 1905, also vor 116 Jahren, am Wiener Burgtheater Uraufführung hatte. Zwischenspiel ist der Titel dieses Kammerspiels, das de facto eine Reflexion über ein bürgerliches Leben und das Leben in einer Ehe ist. Um es vielleicht dem Publikum nicht zu nahe kommen zu lassen, hat Schnitzler ein Künstlerehepaar als Protagonisten ausgewählt und das Stück als Komödie ausgegeben. Das ist es natürlich nicht, denn das Stück hat keine erheiternde Grundstimmung. Wenngleich Eloquenz und Eleganz der Gespräche der beiden Eheleute verglichen mit heutigen Dialogen einen doch erfreuen können. Das liegt sicher auch an der Besetzung des Hörspiels. Der Mann, er ist Komponist und Dirigent, wird von Michael Heldau dargestellt. Seine Frau, eine Opernsängerin, von Silvia Lukan. Den leicht melancholischen Grundton des Stücks wird man vielleicht auch heute deshalb noch nachvollziehen können, weil manche Problemlagen immer noch dieselben sind. Und auch wenn das Stück im Künstlermilieu angesiedelt ist, ist es doch eine grundsätzliche Kritik einer patriarchal geprägten Gesellschaft. Selbst wenn in dieser Frauen individuell stärker, klüger und verantwortungsbewusster sind, die Möglichkeiten der Emanzipation, so zeigt uns Schnitzler vor mehr als 100 Jahren, sind gesellschaftlich limitiert. Ah, du bist's, Albertus. Hab dich gar nicht hereinkommen gehört, grüß dich Gott. Ich komme mich erkundigen, Amadeus, wie es mit unserer Oper steht. Hast du was gemacht? Nein. Ich hab zu viel zu tun. Jetzt bringen wir die Mignon heraus mit einigen Neubesetzungen. Ja, wenn ich mich nicht täusche, sah ich Friederike an mir vorüberschweben. Mit ziemlich trunkenen Augen. Ach, oh, oh. Sollte ich wieder ein wenig taktlos gewesen sein? Entschuldige. Nein, es stimmt. Sie war eben hier. Die verdammte Korrepetieren. Aber es dauert hoffentlich nicht mehr lang. Im nächsten Winter muss ich meine Zukunft endgültig entscheiden. Urlaub habe ich schon. Also wird's ernst mit der Tournee? Ja. Geht diesmal auf 2 Monate fort. Deutsche Städte? Wahrscheinlich auch einige italienische. Mein Lieber, man weiß im Ausland mehr von mir als daheim. Ich werde meine 3. dirigieren, hoffentlich auch die 4. Bist du denn schon so weit? Nein, aber ich verspreche mir was von dem heurigen Sommer. Da soll wieder einmal ordentlich gearbeitet werden. Zeit wär's ja. Unsere Tour habe ich übrigens zusammengestellt. Du, ich überlasse dir alles. Ich vertraue dir vollkommen. Also, es bleibt dabei, dass wir wieder einmal mit dem Rucksack und Bergstock durch die Lande ziehen wie in jungen Jahren. Ja, freue mich sehr darauf. Ein paar Wochen Gebirgsluft und Ruhe, das wird dich schon herausreißen. Aber ich bin ja nirgends versunken. Nervös bin ich, das ist alles. Merkst du nicht, Amadeus, wie du schon diese Ausflucht mir gegenüber deiner Natur abbringen musst? Wenn du einmal in die Lage kämst, einem Wesen gegenüber, das dir nahe steht, Komödie zu spielen, so gingst du daran zugrunde. Diese Sorge ist überflüssig. Du kennst uns doch lang genug, mich und Cecilie, und weißt, dass unsere Ehe vor allem auf vollkommene Aufrichtigkeit gegründet ist. Weil ihr euch vorläufig noch nichts zu gestehen hattet. Oh, vielleicht doch mancherlei, was andere für sich behalten hätten. Unser Leben hat ja keinen so einfachen Verlauf genommen. Monatelang haben wir getrennt voneinander existieren müssen. Ich habe schon mit anderen Sängerinnen studiert als mit Friederike und auch andere Männer als Fürst Sigismund haben gefunden, dass Cecilie schön ist. Ich habe nicht von Cecilie gesprochen. Ja, und zwischen Cecilie und mir wäre auch jeder Versuch des Verschweigens aussichtslos. Wir kennen einander so gut. Gewiss hat es noch nie 2 Menschen gegeben, die sich so vollkommen verstanden haben wie wir. Ich kann mir an den Punkt denken, wo das Verständnis aufhört und damit alles andere. Alles andere? Ja, das wäre möglich. Aber gerade das Verständnis nicht. Nun ja, wenn nur das Verständnis übrig bleibt, so bedeutet es doch nichts anderes als den Anfang vom Ende. Entschuldige, darf ich hereinkommen? Ich wollte im Garten auf Cäzilie warten, aber es ist mir doch zu kühl. Grüße Gott, Marie. Ich habe hoffentlich nicht gestört. Nun, habt ihr viel gearbeitet? Wir haben mehr geplaudert. Weißt du, warum sich meine Frau erkundigt? Weil sie in den Herrn von Rabagas verliebt ist. Ha? In wen? Es ist der interessante junge Mensch, der im ersten Akt im Gefolge des Königs auftritt. Guten Tag. Grüß dich Gott, Marie. Das ist aber schön. Hätte ich das gewusst? Ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Das Wetter ist so wunderschön. Ich komme natürlich, dich um etwas zu bitten. Ich höre. Es handelt sich um ein Konzert, bei dem du gebeten wirst, mitzuwirken. Zu einem wohltätigen Zweck natürlich. Wenn du nur 2-3 Lieder singst, dann wird das Komitee ganz glücklich sein. Das wird sich schon machen lassen. Ich wäre dir sehr dankbar. Machen Ihnen solche Veranstaltungen nicht viel Mühe? Irgendeine Beschäftigung muss der Mensch doch haben. Wenn ich zu irgendwas Talent hätte wie ihr alle, so kümmerte ich mich gewiss nicht um Volksküchen und Teeanstalten. Da wären mir die Menschen wahrscheinlich auch egal. Auch? Es war nicht so gemeint. Du solltest aus der Wiesenanmut deines holden Plauderns dich nicht in das Dickicht psychologischer Erörterungen begeben, Marie. Übrigens, komm, diese beiden Menschen werden Mittagessen wollen. Ja, bis dahin ist's noch eine Stunde. Wir arbeiten vor Tisch gewöhnlich noch ein bisschen. Ich bin dir so dankbar, Cäzilie. Wann sieht man sich denn wieder? Ja, richtig. Wir haben eben über den Sommer gesprochen. Amadeus und ich unternehmen eine Fußwanderung. Wie wär's, wenn ihr beide während dieser Zeit mit den Kindern an denselben Ort gingt? Irgendwohin nach Tirol vielleicht, um uns dort zu erwarten? Das wäre ja wunderschön. Hörst du, Amadeus? Natürlich, das wäre sehr gut. Ihr erwartet uns in Tirol. Willst du morgen Nachmittag zu mir kommen, Marie? Da besprechen wir das Nähere. Gern. Ich bin ja so froh, wenn du ein wenig Zeit für mich hast. Also, auf Wiedersehen. Adieu. Nun, wie war's denn? Geht das Finale endlich zusammen? Leidlich. Willst du morgen nicht wieder mal zu einer Probe kommen, wenn du Zeit hast? Wäre dir angenehm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich dich in der Nähe weiß. Ich werde kommen, ja. Also, im November gehst du fort? Ja, für 3 Monate. Und im Oktober werde ich in Berlin sein. So? Ich habe so ziemlich abgeschlossen. 3 Gastrollen. Es wird ein bewegter Winter. Allerdings. Man wird nicht viel voneinander haben. Wir werden uns wieder Briefe schreiben. Wie einst. Wir sind es ja gewöhnt. Ja. Du bist doch mit Sigismund spazieren gegangen. Ja. Er lässt dich grüßen. Wozu? Da könnte er ebenso gut wieder zu uns kommen. Es gefällt mir nicht am wenigsten an ihm, dass er das nicht tut. So? Naja. Lass ihn gleichfalls grüßen. Aber es ist wirklich schade, dass er nicht mehr kommt. Es war so hübsch, wenn er seine Walzer spielte. Ich sprach eben mit der Gräfin von diesen Abenden. So? Und ich habe eben ihr Bild gesehen. Ihr Bild? Ich war mit Sigismund im Künstlerhaus. So. Soll es ja gelungen sein, das Bild. Es wäre ein Wunder, wenn das nicht gelungen wäre. Der Maler soll ja ein 1/2 Jahr dazu gebraucht haben. Na, ist das so lang? Für ein gutes Bild? Nein, aber für die Gräfin. Also, Cäzilie, was habt ihr denn heute miteinander gesprochen, du und Sigismund? Was wir gesprochen haben? Auf die Worte kommt es wohl nicht so sehr an. Nun, Cäzilie, solltest du mir nicht mehr zu sagen haben? Mehr? Glaubst du nicht, Amadeus, dass manche Dinge geradezu anders werden dadurch, dass man versucht, sie auszusprechen? Unter Menschen wie wir, nein. Was du da sagst, hatte vielleicht früher einmal Geltung, aber... Ach, du weißt es ja gerade so gut wie ich. Es ist nicht mehr, wie es war. Nicht mehr ganz. Ja. Aber das dürfte doch für keinen von uns ein Grund sein, dem anderen eine Antwort zu verweigern. Na, sag mir ungescheut, was du mir zu sagen hast. Du musst mir nicht Mut zusprechen, Amadeus. Nun, liebst du ihn? Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn liebe. Als ich dich kennenlernte, Amadeus, war es anders. Die Zeit liegt fern. Du hast wahrscheinlich vergessen, wie es damals war. Im Ganzen wird es doch das Gleiche sein. Nur, dass du eben seither älter geworden bist und dass du 7 Jahre mit mir gelebt hast. Als wir ein Kind haben. Nun ja, vielleicht ist's nur darum anders, aber es ist doch anders. Das, worauf es ankommt, ist doch das Gleiche. Du fühlst dich zu ihm hingezogen. Aber vielleicht gibt es heute etwas, das zurückhält. Das zurückhalten könnt, wenn es nur wollt. Was hätte es für einen Sinn? Heute wäre ich vielleicht der Stärkere. Und endlich käme doch der Tag, an dem ich unterliegen würde. Warum? Und selbst wenn man immer der Sieger bliebe, wäre das noch ein Glück? Nein, Cäcilie. In der Angst umeinander sollte unsere Liebe nicht enden. Ich halte dich nicht, Cäcilie, wenn es dich anderswohin zieht. Vielleicht hast du recht, Amadeus. Aber es ist nicht allein aus Stolz, dass du mich so leicht entgleiten lässt. Es ist ja nicht nur aus Liebe, dass du dich noch auf halbem Wege zurückrufen ließest. Amadeus, wollen wir diese Stunde wirklich durch Bitterkeit entweihen? Wir haben einander doch nichts vorzuwerfen. Wahrheit haben wir einander versprochen und ich habe mein Wort gehalten. Auch ich habe es immer getan. Und wenn du es wünschst, kann ich dir auch, was heute zwischen mir und der Gräfin Friederike gesprochen wurde, so getreu berichten, wie ich es jedes Mal getan. Ich, Cäcilie, würde sogar die Worte wiederfinden. Ich weiß genug. Und was nun? Was nun? Es trifft sich vielleicht ganz gut, dass die Ferien kommen. Da werden wir, jeder für sich, in Ruhe überlegen können, was nun weiter werden soll. Ich gehe mit dem Buben irgendwohin nach Tirol, an einen stillen Ort, so wie ihr besprochen habt. Und du? Ich? Ich werde mit Albert meine Fußtour unternehmen. Ich will wieder einmal im Gebirge herumklettern. Und dann herniedersteigen in ein schönes Tal, nicht wahr? Das wäre möglich. Da müssten wir aber vorher endgültig Abschied nehmen, denn von dort her gibt's kein Zurück. Natürlich nicht. So wenig es für dich eines gibt. Für mich? Es könnte ja sein, dass du Lust bekämst, deine Pläne zu ändern, nicht mit Marie zusammenzubleiben, lieber ungestört. Ich ändere meine Pläne nicht und du sollst es auch nicht tun. Sollte jetzt mit einem Mal wirklich die Stunde da sein, die wir beinahe wie etwas Unausbleibliches erwartet haben. Sie ist da. Ja. Jetzt wissen wir, dass es vorbei ist. Vorbei? Ich glaube, wir sprechen die ganze Zeit von nichts anderem. Im Grunde ist es ganz gut, dass es endlich mit klaren Worten ausgesprochen ist. Ja, jetzt haben wir eben den Lohn davon, dass wir immer ehrlich gewesen sind, Amadeus. Wie müde wären andere schon in einem solchen Augenblick von allerlei peinlichen Ausflüchten, mühseligen Beschwichtigungen und kläglich süßen Versöhnungen. Wie feindselig ständen sie sich vielleicht gegenüber in ihrer verspäteten Aufrichtigkeit. Ja, wir zwei, wir werden doch wenigstens als Freunde voneinander scheiden. Und unser Bub? Ist es dir nur um ihn? Es ist mir um manches. Mit wem, Cäcilie, gedenkst du denn vom nächsten Jahr ab zu korrepetieren? Sollte das die wichtigste Frage sein, die wir zu erledigen haben? Nun, ganz abgesehen von unseren künstlerischen Beziehungen, kommt ja noch allerlei anderes in Betracht. Wichtigeres? Unser Bub, Cäcilie. Warum soll der Junge mit einem Mal vaterlos dastehen, sozusagen? Davon ist nicht die Rede. Da werden wir schon ein Übereinkommen treffen. Ach Gott, ein Übereinkommen? Wozu denn diese Schwierigkeiten? Der Bub gehört mir so gut als dir. Warum sollen wir ihn denn nicht gemeinschaftlich weitererziehen dürfen? Du sprichst von Dingen, die undurchführbar sind. Das finde ich durchaus nicht. Im Gegenteil, je ruhiger ich die Sachlage überschaue, umso unsinniger erscheint es mir, dass wir wie die ersten besten geschiedenen Eheleute voneinander gehen, also unser schönes gemeinschaftliches Heim aufgeben sollen. Amadeus, du träumst wieder einmal. Wir sind doch nebstbei auch gute Kameraden. Das können wir doch bleiben. Ja, Das bleiben wir jedenfalls. Nun also. Wir gehören doch schließlich noch immer zusammen. Auch wenn von 100 Fäden, die uns verknüpfen, einer zerrissen ist. Oder sollen wir mit einem mal vergessen, was wir einander gewesen sind und was wir uns bleiben können und müssen? Also, warum sollten wir nicht? Nein, es ist unmöglich. Du vergisst nämlich eins, dass wir von heute ab Geheimnisse voreinander haben werden. Geheimnisse? Das dürfte eben nicht der Fall sein. Bedenke nur, dass wir von heute ab nicht Ehegatten, sondern Kameraden wirklich, nur Kameraden wären, die einander nichts verbergen müssten. Oder? Fehlt dir der Mut dazu? Der Mut? Nein. Nun also, mit unseren Freuden und mit unseren Schmerzen kämen wir zueinander, wären Freunde wie bisher, vielleicht bessere als je. So behielten wir alles, was uns bisher gehört hat. Unsere Arbeit, unser Kind, unser Heim, alles, was wir gemeinsam haben müssen, damit es seinen ganzen Wert für uns behält. Und gewinnen zugleich manches, wonach wir uns beide seit einiger Zeit sehnen. Und wovon ich im Übrigen auch gar keine Freude hätte, wenn ich dich verlieren müsste. Man dankt. Dir geht es ja gerade so, Cäcilie, ich weiß es ja. Wir können ohne einander gar nicht leben. Ich ohne dich gewiss nicht. Und du? Es ist wohl möglich, dass es auch mir schwer fiele. Da sind wir einig, Cäcilie. Du findest? Cäcilie. Ich habe meiner Geliebten lebewohl gesagt. Auf immer. Auf immer. Und nun begrüße ich die Freundin. Für alle Zeit. Nur Freundin. Für alle Zeit. Ganz natürlich. Nun, ist dir jetzt nicht mit einem Mal ganz leicht? Etwas sonderbar scheint mir all das. Das Leben geht weiter. Alles ist gut. Komm, Cäcilie, lass uns jetzt die Lieder durchnehmen. Die Lieder? Willst du nicht? Warum nicht? Guten Abend. Hey, wie spät kommst du? Wir würden kaum noch etwas arbeiten können. Cäcilie wird gleich da sein. Sag, Amadeus, ist es wahr, dass der Graf nach seinem Duell mit dem Maler sich mit der Gräfin wieder versöhnt hatte? Ich weiß das nicht. Ich sehe, die Gräfin Friederike seit geraumer Zeit nur mehr in der Oper. Eigentlich eine unheimliche Geschichte. Warum? Ich finde sie alltäglich, ein Ehemann, der den Verrat seiner Frau entdeckt. Nein, daran liegt es nicht. Aber dass er ihn ein halbes Jahr zu spät entdeckt, während seine Frau ihn schon mit einem anderen betrügt. Wenn der Graf sich mit dir geschlagen hätte, wäre es ja weiter nichts Besonderes. Aber der Fall liegt weit merkwürdiger. Da wäre ein junger Mensch auf ein Haar umgebracht worden wegen einer Sache, die längst vorbei ist. Und du gehst hier vergnügt herum, vorläufig wenigstens. Psst, psst. Was ist denn? Na, ich dachte, ein Wagen, aber es ist nichts. Du bist sehr zerstreut. Amadeus, ich will dir was sagen. Wenn es dir angenehm ist, für mich hat es ja weiter nichts zu bedeuten, ich begleite dich. Wohin? Wie meinst du das? Auf deine Tournee. Bis das Schwerste überwunden ist. Aber, ach, du denkst, dass ich wegen der Gräfin... Die Geschichte ist doch längst vorbei. Ist mir bekannt, aber... Aber? Mein Lieber, es wäre mir nie eingefallen, mich in dein Vertrauen zu drängen, aber da die Sache doch schon in den Zeitungen steht... Was steht in der Zeitung? Dass Cäcilie den Fürsten... Eine kleine Notiz... Ohne Namensnennung, aber deutlich genug. Sie lautet ungefähr, eine unserer ersten Künstlerinnen bisher die Gattin eines begabten Musikers und so weiter, wird sich, wie wir hören, mit einem bekannten österreichischen Kavalier aus einem der ältesten Adelsgeschlechter und so weiter. Cecilie und der Fürst? Ja. Sind denn die Leute toll? Ich erklärte, dass kein Wort daran wahr ist. Oder meinst du gar, dass Cecilie es mir? Also höre. Und das ist nun ein Freund. Entschuldige, aber nach allem vorhergegangen wäre es doch nicht unwahrscheinlich. Was nicht unwahrscheinlich ist, ist unmöglich. Cecilie denkt nicht daran. Jedenfalls darf es dich nicht überraschen, dass ein solches Gerücht entstanden ist. Sag doch den Leuten bitte, die dich fragen, dass wir uns nicht scheiden lassen. Dabei mach ihnen klar, dass von einem Betrug keine Rede sein kann, wo es keine Lüge gibt. Sag ihnen, dass die Treue, die wir, Cecilie und ich, einander halten, wahrscheinlich eine bessere ist als die, die in manchen anderen Ehen, wo man tagsüber seine eigenen Wege geht und nichts gemeinsam hat als die Nacht. Du bist ja ein Dichter, also erklär das doch den Leuten, die es nicht verstehen wollen. Guten Abend. Was? Ihr auch da? Das ist aber nett. Na, ihr habt am Ende noch gearbeitet? Wir haben versucht. Sie sehen vorzüglich aus. Ein bisschen abgespannt bin ich doch. Aber setzt euch doch. Nein, liebe Cecilie, wir gehen. Nur noch meine herzlichsten Glückwünsche und damit genug für heute. Du hast ja Triumphe gefeiert. Nun, es ging an. Hast du mein Telegramm bekommen, Amadeus? Ja, ich habe mich riesig gefreut. Denkt euch, Kinder, nach der Vorstellung wurde ich zu seiner Majestät in die Loge befohlen. Und was sagte der Kaiser? Er hätte noch keine bessere Carmen gesehen. Er wird nächstens bei irgendeinem Spanier eine Oper für Sie bestellen. So lebt wohl. Ja, auf morgen. Ich erwarte dich früh. Zwischen 9 und 10. Tut's Ihnen nicht leid, jetzt gleich wieder fortzumüssen? Auf Tournee? Beruf, liebe Marie. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Also, da wär man wieder zu Haus. Ob du dich gerade so freust wie ich? Das ist noch die Frage. Nun, erzähle. Erzählen? Jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, und es war manchmal wirklich recht spät, wie du weißt, habe ich dir geschrieben. Meine Briefe waren geradezu Tagebücher. Das kann man von den deinen nicht behaupten. Na, Amadeus? Na ja. Mit Friederike ist es wirklich aus? Ach, das war ja schon aus, bevor du weggefahren bist, weißt du ja. Wird sie übrigens an der Oper bleiben können nach diesem Skandal wegen deines, wegen deines Vorgängers? Ja, wie ich höre, ist alles in Ordnung. Sie hat sich auch mit ihrem Gatten wieder versöhnt. So? Du, das ist eigentlich eher unangenehm. Da hilft sie am Ende gar nicht, dass die Geschichte vorbei ist. Gegenüber einem Menschen, der die heimtückische Eigenschaft hat, erst Monate später auf gewisse Dinge zu kommen. Hat sie Briefe von dir? Der Abschiedsbrief ist der einzige. Der dürfte genügen. Warum hast du ihn nicht zurückverlangt? Wie konnte ich denn? Ach, wie leichtsinnig du bist. Aber ich hoffe, in so eine Geschichte lässt du dich nicht mehr ein, Amadeus. Ich gönn dir alles auf der Welt, das kannst du mir glauben. Aber den Tod für eine andere, das ginge doch über den Spaß. Also, ich verspreche dir, dass du nicht mehr für mich wirst zittern müssen. Das hoffe ich. Und im Ernst, du hast hoffentlich nicht vergessen, dass du zu vernünftigeren und wichtigeren Dingen aufbewahrt bist. Ja, Cecilie, und ich wollte es dir heute zwar noch nicht sagen, aber es lässt mir keine Ruhe. Nun, was denn? Der Choral im letzten Satz wird von einem Sopran-Solo geführt und beherrscht, und dieses Solo ist für dich bestimmt. Im Februar, wenn ich wieder zurück bin, Cecilie, lasse ich die Symphonie hier aufführen und dann sollst du dein Solo singen. Im Februar? Ja, gern. Im Falle, dass ich noch hier sein sollte. Wie? Naja, du weißt ja noch nicht alles. Gestern, nach der Vorstellung, sprach der Intendant mit mir. Nun? Wenn ich von hier loskäme, möchten Sie mich schon vom 1. Januar an in Berlin haben. Ja, aber du wirst nicht loskommen. Oh, wenn ich will. Aber du wirst nicht wollen, Cecilie. Das ist doch sehr zu überlegen. Ich bin dort beträchtlich besser gestellt. Also vom nächsten Herbst an bin ich wahrscheinlich frei. Da könnten wir dann gemeinschaftlich übersiedeln. Aber es muss ja nicht heute entschieden werden. Ich wäre jetzt wirklich gar nicht fähig. Du bist müde? Ach, am liebsten möchte ich gleich... Wie war denn die gestrige Vorstellung im Übrigen? Oh, sehr gut. Insbesondere Vedius war wieder unvergleichlich. Du schriebst mir einige Male von ihm. Du kennst ihn ja von Dresden her. Ja, ist sehr begabt. Auch er schätzt dich sehr. Er freut mich. Und Sigismund? War die ganze Zeit in Berlin? 2 Tage nach mir kam er dort an. Ich hab's dir ja geschrieben. Freilich, ja, du schriebst mir alles. Einmal warst du mit ihm in der Nationalgalerie. Auch im Pergamenischen Museum waren wir zusammen. Ja, man muss sagen, du tust viel für seine allgemeine Bildung. Aber was ich dich fragen wollte, hat man in Berlin auch davon gehört, dass wir uns scheiden lassen? Was heißt das? Nur ja, es sind Gerüchte der Art im Umlauf. Wie? Das steht sogar schon in der Zeitung. Seine Durchlaucht, Sigismund Fürst von Maradas-Losenstein, soll dich zum Altare führen. Toll, was? Ja. Aber das Tollste, mein Freund, das verschweigst du mir leider. Na, das wäre? Dass du nahe daran bist, diese Tollheit zu glauben. Ich? Ha! Das ist wirklich, wie kannst du nur so? Nein. Du hast eben nicht berücksichtigt, dass ich um 3 Jahre älter bin als er. Na, wenn es nur deswegen wäre? Ja, nein, das ist nicht der Grund. Auch wenn ich die Jüngere wäre, dächte ich nicht daran. Wenn sich aber deine Neigung tiefer erwiese, als du anfangs vorausgesetzt hast? Auch dann nicht. Warum? Warum? Dass sie nicht ewig währen wird, weiß ich ja doch. So denkst du also schon an das Ende? Ich sag nicht, dass ich daran denke, aber ich zweifle nicht daran, dass es kommen wird, wie es immer kommt. Und dann? Was weiß ich. Es gibt so viele Verheißungen. Ja, das ist wahr. Voll Verheißungen ist das Leben, überall. Von allen Seiten lockt es und verspricht es, wenn man sich entschlossen hat, frei zu sein und das Leben leicht zu nehmen wie wir. So hast du das wohl gemeint. Ja, genau so. Eines möchte ich gern wissen. Ob Sigismund ahnt, dass dir solche Gedanken durch den Kopf gehen? Sigismund? Was fällt dir ein? Würdest du sie vor ihm ableugnen? Ich glaube wohl, dass ich auch das im Stand wäre. Du denkst an etwas Bestimmtes, ja. Das wäre möglich. Was ist geschehen, Cäcilie? Nichts. So ist eine Gefahr in der Nähe. Was ist für uns Gefahr? Wer keine Verpflichtungen hat, für den gibt es auch nichts mehr zu fürchten. Spiel nicht mit Worten. Ich errate ja doch alles. Schon aus manchen Stellen deiner Briefe habe ich es entnommen. Trotzdem sie lange nicht so aufrichtig waren, als du es unserer Freundschaft schuldig gewesen wärst. Vedius ist die neue Verheißung. Inwiefern war ich nicht aufrichtig in meinen Briefen? Schrieb ich dir nicht schon nach dem Onegin, seine Persönlichkeit hätte etwas Faszinierendes? Das hast du auch früher von manchen Menschen gesagt, aber es hatte keine Bedeutung. Alles beginnt, was anderes zu bedeuten, wenn man frei ist. Sagst mir nicht alles. Was ist geschehen? Geschehen ist nichts. Aber wäre ich dort geblieben, wer weiß... Der arme Sigismund. Warum beklagst du ihn? Er weiß nichts davon. Zieht es dich deshalb nach Berlin? Nein. Wahrhaftig nein. Und doch willst du schon zu Neujahr. Lieber Amadeus, um das heute noch zu besprechen, bin ich wirklich zu müde. Ich will dir jetzt gute Nacht sagen, es ist spät. Na, gute Nacht, Cäcilie. 3 Wochen warst du fort, übermorgen früh fahre ich weg. Wenn ich zurückkomme, bist du am Ende nicht mehr da. Weit her ist es eigentlich mit deiner Freundschaft auch nicht. Warum denn so sentimental? Das Abschiednehmen sind wir 2 doch gewöhnt. Ja, aber es ist doch immer eine neue Art von Abschied. Und eine neue Art von Wiederkommen. Da sich unser Leben nun einmal so gestaltet hat? Dass es einmal so werden könnte wie jetzt, haben wir beide doch nicht geahnt. Oh. Nein, Cäcilie. Wir haben es nicht geahnt. Das ist ja eben das Sonderbare. Dass wir in allen unseren Zweifeln doch aneinander geglaubt haben und dass wir eigentlich auch getrennt voneinander früher so beruhigt und vertrauensvoll waren, wie man es wohl nicht sein dürfte. Selbst das Fernsein voneinander hatte früher eine ganz eigene Art von Schönheit. Gewiss. So ganz ungestört liebt man sich eigentlich doch nur, wenn man meilenweit fort voneinander ist. Ja, wenn du auch heute darüber zu lächeln vermagst. Sowas kommt nicht wieder, Cäcilie. Für keinen. Das weiß ich so gut wie du. Aber warum sprichst du denn auch mit einem Mal, als wäre es gewissermaßen aus zwischen uns? Und als wäre das Beste an unserem Leben unwiederbringlich vorbei? Das ist doch gar nicht der Fall. Und wenn du die Weiber zu Dutzenden verführst und wenn sich die Männer um meinetwillen gegenseitig totschießen, wie für die Gräfin, was hat es mit unserer Freundschaft zu tun? Es ist nichts dagegen einzuwenden, immerhin. Ich habe es nicht erwartet, ja. Ich finde es geradezu bewundernswert, wie du dich in alles findest, wie ruhig du zu bleiben vermagst in allen neuen Schicksalen und Erwartungen. Ruhig? Hier bin ich's. An unserem Kamin, in deiner Gesellschaft. Hier will und werd ich's auch immer sein. Was mir in der Welt beschieden sein mag, wenn ich hier eintrete, wird es abgeglitten sein. Die Stürme sind nur draußen. Dafür kannst du heute nicht einstehen, Cäcilie. Es könnten Dinge kommen, die sich schwerer an dich hängen, als du in diesem Augenblick ahnst. Immer werde ich so viel Kraft behalten, um abzuwerfen, was ich will, ehe ich zu dir komme. Und sollte mir diese Kraft einmal fehlen, so werde ich eben vor der Tür bleiben. Nein, Cäcilie. Ich habe ja noch so wenig erlebt. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach Stürmen, nach Gefahr, vielleicht nach mehr. Cäcilie, nein, das versuchst du dir einzubilden. Oh nein. Du weißt eben noch wenig und stellst dir vieles einfacher vor, als es ist. Ich kenne dich, Cäcilie. Du kennst mich. Du weißt nur, was ich als deine Geliebte, deine Gattin war. Und da du für mich die ganze Welt bedeutet hast, in dir all meine Sehnsucht, all meine Zärtlichkeit beschlossen war, so konnten wir beide früher nicht ahnen, wozu ich bestimmt wäre, wenn sich die wirkliche Welt vor mir auftäte. Ich bin schon heute nicht mehr die, ich war, Amadeus. Oder vielleicht war ich immer dieselbe und habe es nur nicht gewusst. Was du da sprichst, kann mich ja nicht befremden, nach allem, was ich schon weiß. Aber deine Stimme hat einen Beiklang, den ich heute zum ersten Mal höre. Und auch diesen Glanz deiner Augen habe ich bis heute nicht gekannt. Diese Sicherheit habe ich nicht. Die Unbedenklichkeit, die Lust, mit der du in eine unbekannte Welt hineinschreitest, erfüllt mich geradezu mit Angst um dich. Der Gedanke, dass Menschen herumgehen, die von deiner Existenz noch nicht wissen und denen du gehören wirst. Gehören werde ich niemandem. Ich bin frei. Das ist mir unheimlich. Vergiss nicht, dass ich nicht mehr die bin, die ich war. Wenn du so zu mir sprichst, Amadeus, dann ist mir, als umwehte mich auch hier die Luft, die ich jetzt draußen so oft mich umschmeicheln fühle, in der das Leben so unbegreiflich leicht erscheint und in der man sich zu allerlei bereit fühlt, was einem früher wie unfassbar erschien. Cäcilie, wenn du ahntest, wie deine Worte mich schmerzen und zugleich berauschen. Sprich nicht so, Amadeus. Ich will nicht. Sei klug. Um meinet und um deinetwillen. Gute Nacht. Cäcilie, du gehst. Ja, bedenke, dass wir Freunde sind und es bleiben wollen. Dann bedenke, dass wir immer wahr sein wollten. Und es ist einfach nicht wahr, nicht für dich und nicht für mich, dass wir in diesem Augenblick uns als Freunde gegenüberstehen, Cäcilie. Wir haben uns längst als Gatten lebewohl gesagt, aber wir haben uns entschlossen, das Leben leicht zu nehmen, frei zu sein und jedes Glück zu ergreifen, das uns entgegenkommt. Sollten wir wahnsinnig sein oder feig und vor dem Höchsten zurückweichen, das sich uns bietet? Was sollte daraus werden, Amadeus? Freund? Nein, dein Freund bin ich in diesem Augenblick nicht. Was du mir warst, Gattin, Kameradin, es kümmert mich nicht. Ich will, dein Geliebter will ich heute sein. Nein. Nicht dein Amadeus. Geliebter, also nein. Etwas Besseres und was Schlimmeres. Der Mann, der dich einem anderen nimmt. Der, für den du einen verrätst. Einer, der dir Seligkeit und Sünde zugleich bedeutet. Lass mich, Amadeus. Cäcilie, keinem von uns beiden wird jemals, solange lebt, ein schöneres Abenteuer auf dem Wege blühen. Kein gefährlicheres, Amadeus. Ja, war das nicht deine Sehnsucht? Gute Nacht, Amadeus. Cäcilie. Ah, da bist du ja. Ich komme doch nicht zu früh. Ich will dir nur den dritten Akt vorlesen. Etwas muss ich noch vorausschicken. Du erinnerst dich des Herrn von Rabagas, in dem meine Frau verliebt ist? An dem habe ich eine kleine Korrektur vorgenommen. Er schielt nämlich. Aha. Ich bin neugierig, wie sich Marie jetzt zu ihm stellen wird. Ja, davon später. Es handelt sich für den Augenblick um Wichtigeres. Wichtigeres? Ja, du musst mein Zeuge sein. Denn? Und zwar bitte ich dich sofort, unseren Freund Winter aufzusuchen. Ihr sollt den Fürsten Sigismund in meinem Namen fordern. In deinem Namen? Den Fürsten? Das scheint dir sehr komisch vorzukommen, aber ich versichere dir... Darauf kommt es wohl nicht an, dass du mir komisch vorkommst. Plötzlich ist der Herr Kapellmeister eifersüchtig geworden? Es hat sich eben manches geändert von gestern auf heute. Jeder andere dürfte tun, was du jetzt vorhast, nur du darfst es nicht. Du willst einen Menschen zur Rechenschaft ziehen für etwas, das ihm seiner Meinung nach geradezu ausdrücklich gestattet war? Und wenn hier einer das Recht hat, empört zu sein und Rechenschaft zu fordern, so ist es nur er, der Fürst selber. Denn nicht er hat dich, sondern du hast ihn hintergangen. Das kommt das Gleiche heraus. Ja. Denn er würde es tun. Dazu müsste er es wissen. Dafür soll gesorgt werden. Du willst es ihm sagen? Wenn du glaubst, dass dieser Weg rascher zum Ziele führt? Ist das die Diskretion, die du deiner Geliebten schuldig bist? Nenne mich indiskret, ich kann nicht anders. Ich liebe Cecilie, hörst du? Ich will mit dir weiterleben. Sigismund und ich müssen einander gegenüberstehen, Mann gegen Mann. Dann erst kann mir wieder wohl werden. Und was soll sich an der ganzen Sache ändern dadurch, dass sie in die Luft knallt? Einer von uns muss aus der Welt. Verstehst du es nicht endlich? Das geht zu weit. Du willst ihm ans Leben. Die Sache drängt, Albertus, entscheide dich. Er ist fromm. Sein Vater ist ein Präsidium der Antiduell-Liga. So was ist eine derblich. Und wenn er nicht wollte... Ich werde ihn zu zwingen wissen. Hoffentlich besteht nun Cecilie nicht darauf, Friederike und etliche andere umzubringen, was ebenso sinnreich wäre, aber die Sache sehr komplizieren würde. Bitte dich, geh. Ich gehe ja schon. Und unsere Oper? Ja, darüber sprechen wir noch. Zu deiner Beruhigung, Albertus, was fertig ist, liegt hier im zweiten Fach wohlgeordnet. Na, und wer soll den dritten Akt komponieren? Man wird es als Fragment geben und ein Ballett dranhängen. Ja, vergiss mal nicht. Ja, er ist da. Gehen Sie nur hinein. Durchlaucht. Durchlaucht? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Und Sie werden wohl vermuten, dass mein heutiger Besuch einen besonderen Anlass hat. Allerdings. Also, ich habe mich zu diesem Gang entschlossen, der mir nicht leicht geworden ist. Weil ich die Situation, in der wir alle uns befinden, unhaltbar. In gewissem Sinne lächerlich finde und ich der Ansicht bin, dass hier so oder so ein Ende gemacht werden muss. Ich höre. Ich mache Ihnen den Vorschlag, sich von Ihrer Gemahlin scheiden zu lassen. Sie wollen Cecilie heiraten? Es ist mein sehnlichster Wunsch. Und wie verhält sich Cecilie zu dieser Ihrer Absicht? Vorläufig ablehnend. Cecilie ist vollkommen Herr Ihrer Entschlüsse. Sie hätte natürlich auch das Recht, mich zu verlassen. Um vollkommene Klarheit zu schaffen, erscheint es mir notwendig, dass Sie selbst, verehrter Herr Kapellmeister, auf der Scheidung bestehen. Erst wenn sie geschieden ist, wird Frau Adams-Ortenburg frei zu wählen imstande sein. Bis dahin kämpfen wir mit ungleichen Waffen. Nein, hier handelt es sich um keinen Kampf. Sie missverstehen die Sachlage in einer mir völlig unbegreiflichen Weise. Denn dass Ihnen Cecilie verschwiegen hätte, welche tieferen Gründe uns veranlassten, an eine Lösung unserer Ehe vorläufig nicht zu denken, das darf ich nicht annehmen. Diese Gründe erscheinen mir keineswegs zwingend genug, auch für Sie, um den Gedanken einer Ehescheidung von der Hand zu weisen. Wie meinen Sie das? Ich weiß, wie viel Sie beide einander verdanken, wie Sie sich, wenn ich so sagen darf, musikalisch ergänzen. Und es läge mir fern, der Fortdauer Ihrer künstlerischen Beziehungen irgendwelche Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Nicht minder bekannt ist mir die Zärtlichkeit, die Sie für Ihr Kind hegen. Und ich gebe Ihnen mein Wort, dass die Türe zu Peterls Gemächen Ihnen jederzeit offen stehen würde. Mit anderen Worten, Sie hätten nichts dagegen, dass der frühere Gatte Ihrer Frau in Ihrem Hause als Freund verkehrte. Jede Einwendung dagegen erschien mir wie eine Beleidigung gegen meine Frau Cecilie und gegen Sie. Und unter diesen Voraussetzungen wäre der neue Zustand, den vorzuschlagen ich mir hiermit erlaube, vernünftiger und anständiger als der, in welchem wir jetzt zu leben alle genötigt sind. Ja, ich stehe nicht an zu erklären, dass ich es vorzöge, diese Stadt zu verlassen und Frau Cecilie niemals wiederzusehen, als sie weiterhin auf eine für uns alle so peinliche Weise zu kompromittieren. Nun, wenn das Cecilie um mich nicht kümmert, darf es Ihnen wohl gleichgültig sein. Sie wissen hoffentlich, dass wir uns ohne Rücksicht auf das Geschwätz der Leute das Leben so eingerichtet haben, wie es uns beliebte, und dass es mir sehr egal ist, ob Cecilie kompromittiert ist, wie Sie es nennen, oder nicht. Ihnen? Ja, das ist mir ja bekannt, aber mir ist es nicht egal. Ja, das hätten Sie sich dann wohl früher überlegen müssen. Ihr bisheriges Benehmen lässt von dieser Auffassung wenig durchblicken. Sie erwarten meine Frau in der Nähe der Oper, Sie gehen mit ihr stundenlang spazieren, Sie besuchen sie auf dem Land, Sie folgen ihr nach Berlin. Aber es stand doch bei Ihnen, all das zu untersagen, wenn es Ihnen nicht passt. Und untersagen nicht passt? Er spricht davon. Na, ich bin es ja nicht gewesen, der diese Situation unerträglich und kompromittierend fand. Welcher junge Mann an meiner Stelle hätte auf ein häufigeres Zusammensein mit dem angebeteten Wesen verzichtet, wenn es ihm in jeder Hinsicht so leicht gemacht wird? Und trotzdem habe ich mit mir gekämpft, ehe ich ins Pustertal gefahren, ehe ich nach Berlin gereist bin, ja sogar manchmal, ehe ich in der Nähe der Oper gewartet habe. Was in aller Welt veranlasst Sie, mir gegenüber eine Rolle zu spielen, von der ich nicht weiß, ob ich sie abgeschmackt oder verwegen finden soll? Auf das, was Sie über mich denken, wird noch zurückzukommen sein. Aber hier ist noch eine andere Person im Spiel und ich werde nicht dulden... Waren Sie gegen jedermann so aufgebracht, dem die Tugend Ceciliens nicht über jeden Zweifel erhaben schien? Sie sind jedenfalls der Erste, der mir solche Zweifel ins Gesicht zu äußern wagt und der Letzte, der es ungestraft wagen dürfte. Meinen Sie, es würde dem Gerede ein Ende machen, wenn für die Ehre der Frau Adams Ortenburg gerade Sie einzustehen versuchten? Wer denn als ich? Na, wenn es keine Komödie ist, die Sie mir da vorzuspielen versuchen, so haben Sie nicht einmal das Recht dazu. Da wäre also Ihrer Meinung nach Cecilie heute die einzige Frau der Welt, die gegen Verleumdungen schutzlos dastehen müsste. Wenn Sie die Wahrheit sprechen, dann hätte nur einer auf der Welt das Recht, Cecilie zu schützen. Und das bin ich. Ich habe lebhaften Grund zu zweifeln nach allem, was vorgefallen ist, dass Sie von diesem Recht Gebrauch machen und diese Pflicht erfüllen werden. Sie irren. Und wenn Sie sich von hier nach Hause bemühen wollen, so werden Sie sich von diesem Irrtum rasch genug überzeugt haben. Zwei meiner Freunde sind soeben auf dem Weg zu Ihnen, in meinem Auftrag. Nun? Nun, um Rechenschaft von Ihnen zu fordern für das, wessen ich Sie schuldig glaubte. Das ist wirklich schön. Jetzt bekommt die ganze Sache überhaupt ein anderes Gesicht. Ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn Sie darauf bestehen. Nein. Nicht mehr. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Sigismund? Danke. Wie es beliebt. Fassen Sie das nicht falsch auf. Aber unsere Unterredung ist wohl zu Ende, verehrter Kapellmeister. Wie merkwürdig. Wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, hätten Sie am Ende nie erfahren, hätten von Cecilie, und einer von uns wäre vielleicht, müsste vielleicht... Ein seltsamer Zufall, dass Sie gerade in dieser Stunde... Zufall? Oh nein, es gibt keinen Zufall, lieber Kapellmeister. Darauf werden Sie schon kommen. Also leben Sie wohl und grüßen Sie Frau Adams. Sagen Sie ruhig, Cecilie. Und sie möchte mir nicht böse sein, dass ich ohne ihr Wissen diesen Schritt getan habe. Dass ich fortfahre, das wird sie nicht überraschen. Ich habe ihr gestern beim Abschied gesagt, dass ich diese Existenz nicht weiterführen kann. Und Sie? Was hat sie geantwortet? Sie? Sie wollte sie hier halten. Ja. Also doch. Jetzt wird sie auch nicht mehr wollen, lieber Kapellmeister. Ich habe ja meinen Zweck erfüllt. Wie meinen Sie das? Nun, ich sehe ja jetzt, was sie hier war. Oh, gewiss, ohne dass sie es geahnt hat. Was waren Sie ihr? Nicht mehr und nicht weniger als ein Mittel, sie wieder zurückzugewinnen. Sie hatte mich nicht verloren, trotz aller der Dinge, die geschehen sind. Mir ist sogar, wie wenn ich sie mehr verloren gehabt hätte, als sie mich. Sie sind sehr liebenswürdig. Nun, grüße Gott. Ja. Und wann sieht man sie wieder? Ich weiß nicht. Vielleicht nie. Und nicht, dass ich mich umbringen werde. Ich werde es schon überwinden. Ich bin noch jung. Also auf Nimmerwiedersehen. Nimmer. Ach, warum denn? Vielleicht begegne ich Ihnen sogar bald. Allein? Ich reise ja auch fort. Ich weiß. Wo fahren Sie denn überall hin? Zuerst Rheingegend, dann über München nach Italien. Venedig, Mailand, Rom. Rom? Möglich, dass wir uns dort treffen. Aber entschuldigen Sie, in Ihre Konzerte werde ich nicht hineingehen. Vorläufig verstehe ich Ihre Symphonien noch nicht. Oh, das wird auch einmal kommen. Man wird ja immer gescheiter. Und besonders Erfahrungen und Schmerzen reifen den Menschen. So, jetzt macht er Späße, werden Sie sich denken. Es ist mir aber wirklich nicht so lustig zumut. Grüße Gott, lieber Meister. Meinen Handkuss der gnädigen Frau. Das Solo. Sie wird es singen. Und ich werde dabei sein. Ja. Cäcilie. Cäcilie. Guten Morgen, Amadeus. Cäcilie, warum bist du denn gar so früh fort? Ich hatte allerlei zu tun. Hier bringe ich dir was. Wie? Das ist mein Brief an Friederike. Wie, Cäcilie, du warst bei ihr? Es war eine Art Nervosität von mir. Jetzt kommt es mir eigentlich selbst ein bisschen komisch vor. Ja, wie? Ach, es war die einfachste Sache von der Welt. Ich habe sie gebeten und sie hat ihn mir gegeben. Er lag in einer unversperrten Lade ihres Schreibtisches. Du kannst von Glück sagen. Cäcilie. Du hättest dich ja doch nicht entschlossen, ihn von ihr zu verlangen. Und das hätte mich irritiert. Nun, genug davon. Dann war ich auch in der Oper. Ich habe mit dem Direktor gesprochen. Er wird mein Entlassungsgesuch befürworten. Dein Entlassungsgesuch? Ja. Ich werde am 1. Januar in Berlin sein. Ja, aber Cäcilie, wir hatten doch noch gar nicht ernstlich... Wozu aufschieben, was ja doch entschieden ist? Ja, das bedeutete ja ein volles Jahr der Trennung. Für den Anfang. Aber ich glaube, wir werden gut daran tun, uns auf länger gefasst zu machen. Du willst von mir fortgehen? Was bleibt uns anderes übrig, Amadeus? Ich hoffe, du fühlst es so gut wie ich. Ja, ich hatte es gefühlt bis vor wenigen Minuten, aber jetzt sehe ich unsere Zukunft anders vor mir. Sigismund war hier. Was wollte er? Was er wollte. Deine Hand. Und du hast sie ihm verweigert? Er sendet dir durch mich seinen Abschiedsgruß. Ach, darum also mit einem Mal so wohlgelaunt. Und wenn er nicht da gewesen wäre? Du wolltest dich doch nicht mit ihm schlagen? Ja. So eitel, Amadeus? Nein. Nein, nicht Eitelkeit. Cäcilie, ich liebe dich. Du ahnst ja nicht, was in mir vorging, während ich aus seinen Worten allmählich die Wahrheit erraten konnte. Der Himmel hat sich neu für mich aufgetan. Du vergisst nur, dass er für mich immer verschlossen bleiben müsste. Nein, sag das nicht, Cäcilie. Es war ja alles so nichtig, was ich erlebt habe. Nichtig? Und wenn ich's erlebt hätte, so war es so bedeutungsvoll, dass man darum morden oder sterben musste? Warum glaubst du denn, ich käme ohne weiteres darüber hinweg? Warum ich es glaube? Du hast es ja schon bewiesen. Du hast alles gewusst, was geschehen ist, und doch bist du wieder die meine geworden. Du hast gewusst, dass ich treulos war und du treu, und doch... Treu? Nein, das war ich nicht. Und erscheine ich dir auch so, für mich selbst bin ich's längst nicht mehr gewesen. Ich weiß es ja, was für Wünsche mich durchglüht haben und was ich dir gestern Abend sagte, dass ich mit ausgebreiteten Armen dastehe und mich sehne und warte. Das ist wahr, Amadeus. Wenn das wahr ist, was hat dich zurückgehalten, deiner Sehnsucht zu folgen? Dich, die ebenso frei war wie ich? Ich bin eine Frau, Amadeus. Und es scheint so, irgendetwas macht uns auch dann noch zögern, wenn wir schon längst entschlossen sind. Also weil du selbst dich für schuldig hieltest, hast du geschwiegen? Vielleicht. Und wie lange wolltest du mich glauben lassen? Bis es wahr geworden wäre. Na, nun ist es genug, Cäcilie. Es wird nie wahr werden. Jetzt nicht mehr. Warum bildest du dir das ein, Amadeus? Es wird wahr werden. Glaubst du denn, dies sollte eine Prüfung für dich sein? Denkst du, ich spielte eine kindische Komödie, um dich zu strafen? Und jetzt, nachdem du zu früh die ganze Wahrheit erfahren, würde ich dir in die Arme sinken und erklären, alles sei wieder gut? Hast du es wirklich für möglich gehalten, dass nun alles vergessen sei und wir unsere Ehe wieder aufnehmen werden, wo sie unterbrochen wurde? Kannst du es denn nur wünschen, dass es so kommt? Und dass es eine Ehe wird wie tausend andere, wo man sich betrügt und wieder versöhnt und wieder betrügt, je nach der Laune des Augenblicks. Wir haben uns nicht betrogen und nicht versöhnt. Wir waren frei und haben uns wiedergefunden. Wir uns, als wenn das nur möglich gewesen wäre. Was ist es denn, was mich mit einem Mal für dich so begehrenswert machte? Nicht, dass ich ich war, nein. Dass ich als eine andere wiederzukommen schien. Und war ich denn wirklich dein? Ich weiß nicht. Oder bist du so bescheiden geworden mit einem Mal, dass dir ein Glück genügte, dass zur selben Stund sich vielleicht auch ein anderer hätte holen können, wenn er nur da gewesen wäre? Und wenn ich auch diese Nacht deinem Starrsinn preisgebe, jetzt ist Tag, Cäcilie. Wir sind wach. Und du fühlst es so gut wie ich in diesem Augenblick, dass wir uns lieben, Cäcilie, lieben, wie wir uns niemals geliebt haben. Dieser Augenblick kann trügen. Was uns jetzt zueinander treibt, ist nichts als die Angst vor dem wirklichen Abschiednehmen. Und was wir jetzt empfinden, wäre eine armselige Probe auf die Ewigkeit. Ich vertraue ihr nicht. Was einmal geschehen ist, könnte, müsste sich wiederholen, morgen oder in 2 Jahren oder in 5. Vielleicht etwas leichtfertiger, vielleicht etwas düsterer als diesmal. Kläglicher gewiss. Nein. Jetzt, nach dem, was ich durchfühlt und durchlebt habe, stehe ich für mich ein. Ich bin meiner nicht so sicher, Amadeus. Nein, jetzt bin ich bereit, den Kampf aufzunehmen. Jetzt bist du auch nicht mehr schutzlos, wie du es warst. Meine Zärtlichkeit behütet dich. Aber ich will nicht behütet sein. Ich gebe dir das Recht nicht mehr dazu. Und so wenig wie ich dein Versprechen annehme, so wenig kann ich dir eines geben. Und wenn ich selbst darauf verzichtete, wenn ich es auf alle Ungewissheit hin wagte. Ich wagte es nicht mit dir und nicht mit mir, auch nicht auf ein Gewisses hin. Ja, so verstehe ich dich nicht mehr, Cäcilie. Was willst du uns beide denn so büßen lassen? Unsere Schuld oder unser Glück? Büßen? Was soll denn dieses Wort zwischen uns? Keiner von uns hat etwas begangen, wofür er Buße tun müsste. Keiner hat das Recht, dem anderen einen Vorwurf zu machen. Wir waren beide frei. Und jeder hat seine Freiheit benützt, wie er wollte und konnte. Es ist wohl gekommen, wie es kommen musste. Wir haben uns zu viel zugetraut. Oder zu wenig. Wir waren weder geschaffen, uns ewig in Treue zu lieben, noch stark genug, um unsere Freundschaft reinzuerhalten. Andere fänden sich ab. Ich kann es nicht. Unser Versuch ist missglückt. Nehmen wir die Enttäuschung hin, das ist zu ertragen. Aber ich bin nicht neugierig zu wissen, wie es schmeckt, wenn Ekel das Ende ist. Das Ende. Kann ja nicht sein, dass wir uns wirklich verlassen sollen, wie Fremde voneinander gehen. Aus allen möglichen Schicksalen können wir eher einmal zueinander zurück, als aus dem Abenteuer dieser Nacht und aus dieser trügerischen Stunde. Zurück? Zueinander? Gewiss ist es auch möglich, dass wir uns in ein paar Jahren nicht einmal danach sehnen und dass dann alles zwischen uns so völlig aus ist, wie wir es uns jetzt nicht einmal vorstellen können. Blieben wir aber jetzt zusammen, dann wäre es schon in dieser Sekunde aus. Denn dann waren wir um nichts besser als all die, die wir verachtet haben. Wir hätten es uns nur bequemer gemacht als die anderen. Mit einem Mal wieder allein in der Welt stehen. Es ist doch kaum auszudenken. Irgendwo in der Welt sind doch auch wir, dein Kind und die Mutter deines Kindes. Als Feinde gehen wir ja nicht voneinander. Auch dein Solo hier zu singen, bin ich gern bereit. Studieren werde ich es freilich allein. Cäcilie, warum hast du mich gestern nicht fortgewiesen, wenn du wusstest? Wusste ich denn? Ich hab dich geliebt, Amadeus. Und vielleicht wollte ich nichts anderes, als dass das Ende, das nun einmal unausbleiblich war, unserer Liebe würdig wäre. Dass wir mit einer letzten Seligkeit und in Schmerzen voneinander gehen. Schmerzen? Empfindest du wirklich auch dergleichen? Amadeus, willst du mich denn nicht verstehen? Mir ist es gerade so weh als dir, aber eins fühle ich eben stärker als du. Und das ist gut für uns beide. Wir sind einander so viel gewesen, dass wir uns die Erinnerung daran rein erhalten müssen. Wenn das ein Abenteuer war, so sind wir auch unser vergangenes Glück nicht wert. War es ein Abschied? So sind wir vielleicht doch zu einem künftigen bestimmt. Vielleicht... Ja, und das ist nun der Lohn dafür, dass wir gegeneinander immer wahr gewesen sind. Wahr? Sind wir es denn immer gewesen? Cäcilie! Nein, ich glaube es nicht mehr. Wenn alles andere wahr gewesen ist, dass wir beide uns so schnell darein gefunden, in jener Stunde, da du mir deine Leidenschaft für die Gräfin und ich dir meine Neigung für Sigismund gestand, das ist nicht Wahrheit gewesen. Hätten wir einander damals unseren Zorn, unsere Erbitterung, unsere Verzweiflung ins Gesicht geschrien, statt die Gefassten und Überlegenen zu spielen, dann wären wir wahr gewesen, Amadeus. Und wir waren es nicht. Gut, denn wir waren es nicht. Und wenn wir es gewesen wären? Sie hörten Zwischenspiel von Arthur Schnitzler. Die Rollen und ihre Sprecher waren Amadeus Michael Heldtau, Cäcilie seine Frau Silvia Lukan, Albertus Walter Schmiedinger, Marie seine Frau Susanne Zschäppel, Sigismund Peter Wolfsberger. Regie in dieser Produktion des ORF mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1992 führte Klaus Gmeiner, von dem auch die Hörfunkfassung stammt. PS, wir haben dieses Stück, das am 12. Oktober 1905 im Wiener Burgtheater Premiere hatte, auch in Erinnerung an Arthur Schnitzler gesendet, einem der wichtigsten Vertreter der Wiener Moderne. Vor 90 Jahren, am 21. Oktober 1931, starb Schnitzler im Alter von 69 Jahren. Von vielen zeitlebens angefeindet, von manchen wie Sigmund Freud sehr geschätzt. Ich habe den Eindruck gewonnen, so schrieb Freud einmal an den Arztkollegen und Schriftsteller Schnitzler, dass sie durch Intuition, eigentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung, all das wissen, was ich in mühsamer Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel Birgit Minichmeier und Gedichte und Briefe der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Nächsten Samstag um 14 Uhr im Ö1 Hörspiel. Einen interessanten Nachmittag noch mit Ö1 wünscht Ihnen Kurt Reisnecker. Fünf